Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Johannesbrief, 1. Kapitel, Vers 9. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Gott segne dieses Wort. Gottes Vergebung. In diesem Bibelvers haben wir ein unglaubliches Versprechen, was uns unser Herrgott gibt. Wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünden bekennen, dann ist er, wie uns das Vers sagt, treu und gerecht. Das heißt, er hilft uns als reuige Sünder, die wir zu ihm kommen, egal was wir gemacht haben oder welche Sünden wir auch immer begangen haben. Und das machen wir einmal und er vergibt uns. Ja, nicht nur das, er vergibt uns nicht, denn wie wir weiterlesen, vergibt er uns und reinigt uns von allem Bösen. Was bedeutet das denn? Wenn er uns reinigt von allem Bösen, so befinden wir uns als reuige Sünder in persönliche Beziehung mit ihm, unserem Herrn Jesus Christus. Und er wirkt in und durch uns, reinigt uns durch den Heiligen Geist und befreit uns von der Sünde und Sündhaftigkeit. Heißt das, dass wir niemals sündigen werden? Nein. Aber sobald wir sündigen oder die Sünde begehen, was passieren kann und passiert, gehen wir gleich wieder zu ihm und erkennen diese Wahrheit gleichwohl wieder an. Unsere Erlösung bleibt bestehen, egal welche Sünden wir begehen. Aber diese Reinigung ist ein lebenslanger Prozess und mehr und mehr, je mehr wir uns Gott unterordnen und zu ihm kommen, erfahren wir seine Liebe und wenden uns ab von aller Sünde und Sündhaftigkeit, wie es hier uns die Bibel in voller Wahrheit darstellt und es in die Herzen spricht. Und wir danken dir, Herr Jesus, für all dieses. Lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort hier und wir wissen, dass wenn wir zu dir kommen und unsere Sünden bekennen, dass du treu und gerecht bist, dass du uns vergibst und sogar von allem Bösen reinigst. Das ist ein unglaubliches Geschenk und wir danken dir, Herr Jesus, und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, dein Wort lesen und als reuige Sünder diese Wahrheiten in uns wirken lassen. Und wir sind von ganzem Herzen dankbar für diese Wahrheit, die du uns in unsere Herzen sprichst. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.